Am 7. März 1945 gelang es den amerikanischen Truppen der Invasionsarmee, die unzerstörte Brücke von Remagen in ihren Besitz zu bringen, damit erstmalig den Rhein zu überschreiten und einen rechtsrheinischen Brückenkopf als Ausgangsbasis für die Besetzung Restdeutschlands zu bilden. Die einen behaupten, der unerwartet schnelle Verlust des deutschen Brückenkopfes Remagen habe den Zusammenbruch der Rheinfront eingeleitet, das deutsche Schicksal endgültig besiegelt, durch Sabotage und Verrat das Ende Deutschlands herbeigeführt. Die anderen zählen den Gewinn der Remagener Brücke zu den vier wichtigsten Ereignissen des ganzen Zweiten Weltkriegs und hätten ihr Gewicht am liebsten in Gold aufgewogen. In Wahrheit handelte es sich beim Kampf um den Brückenkopf Remagen um kein kriegsentscheidendes Ereignis, sondern nur um eine Episode der unvermeidlich gewordenen militärischen Katastrophe. Um eine Episode freilich, die ein bedeutsames Stück mittelrheinischer Geschichte darstellt. Akteure des Geschehens. Generalleutnant Botsch, Kommandeur des Arbeitsstabes der neu aufzustellenden 26. Volksgrenadierdivision mit dem Sitz in Bad Godesberg. Seit dem 28. Februar 1945 Befehlshaber über den Brückenkopf Remagen. Major Scheller, Adjutant des 67. Armeekorps unter Feldmarschall Model. Seit Donnerstag, dem 7. März 1945, vormittags 11.15 Uhr, neuer Kampfkommandant im Brückenkopf Remagen. Hauptmann Bratke, alter Kampfkommandant im Brückenkopf Remagen. Hauptmann Friesenhahn, Brückenkommandant der Brücke Remagen. Oberstleutnant L.I. Engemann aus Redwood Falls in Minnesota, Kommander des 14. Tankbataillons in der 1. US-Armee. Wichtigstes Requisit? Die Brücke von Remagen. Die Ludendorffbrücke. Eine zweigleisige Eisenbahnbrücke zwischen dem linksrheinischen Remagen und dem rechtsrheinischen Erpel, 1918 fertiggestellt. Eine Eisenkonstruktion, aufgegliedert in drei Brückenbogen mit zwei mächtigen Strompfeilern mit je zwei Brückentürmen, von Ufer zu Ufer 330 Meter lang. Wichtigste Nachschublinie für die deutsche Westfront mit Anschluss an die Strecken Troisdorf-Niederlarnstein, Bonn-Koblenz, Sinzig-Ahrtal. Seit 1939 ständig durch eine Brückensicherungskompanie bewacht. Seit der Invasion im Sommer 1944 von starken Flakkräften geschützt. Seit dem Herbst 1944 immer wieder von alliierten Bombern angegriffen, getroffen, beschädigt, ausgebessert und repariert, seit dem Winter 1944-45 zur Teil- und Ganzsprengung vorbereitet, zum Brückenkopf erklärt, der unter allen Umständen gehalten werden muss. Es ist Dienstag, 5. März 1945, vormittags. Im Brückenkopf Remagen keine besonderen Vorkommnisse. Die 36 Mann der Brückensicherungskompanie sind zu Wachdienst, Stellungsausbau, Waffenreinigen, Kontrollgängen, Luftbeobachtung eingeteilt. Von den 250 Mann des Volkssturmbataillons Remagen-Kripp sind wieder wie am Vortag nur etwa 30 angetreten und werden beim Bau von Panzersperren, Deckungslöchern und Maschinengewehrnestern eingesetzt. Dienstag, der 5. März 1945, mittags. Der Wehrmachtsbericht meldet den Verlust von Euskirchen und das Vordringen starker amerikanischer Panzerspitzen in den Raum Bonn-Köln-Düsseldorf. Dienstag, der 5. März 1945, nachmittags. Generalleutnant Botsch, der Befehlshaber des Brückenkopfes, besucht letztmalig den Kampfkommandanten Hauptmann Bratke. Ich mache Sie darauf aufmerksam, Herr General, dass ich mit den vorhandenen Kräften den Brückenkopf nicht verteidigen und halten kann. Ich bitte... Schon gut, Bratke. Was brauchen Sie? Alles, Herr General. Alles. Infanteriekräfte, Panzerabwehr und... Gut. Ich verspreche Ihnen die sofortige Zuführung von zwei Infanteriebataillonen. Eine Artillerieabteilung, eine 8-8-Flakbatterie, die nur für Panzerabwehr eingesetzt wird. Alles untersteht Ihrem Kommando. Zufrieden? Danke, Herr General. Hier habe ich noch einen Befehl der Heeresgruppe B. Das geht vor allem Sie an, Hauptmann Friesenhahn. Herr General? Die Eisenbahnbrücke ist bis zum 6. März 24 Uhr, also bis morgen Abend, für den Fahrzeugverkehr auszubohlen. Geht das? Die Bohlen lagern im Pionierwerk Leubsdorf. Die müssen herangeführt werden. Ich weiß auch nicht, ob sie passen. Vielleicht müssen sie erst noch zugeschnitten werden. Wenn ich die Aufgabe durchführen muss, brauche ich Männer, Fahrzeuge, Benzin. Lassen Sie die Bohlen mit Pferdegespannen ranschleppen. Unterstellen Sie sich für die Dauer der Arbeiten noch Teile der Eisenbahnkompanie 103 und des Technischen Bataillon 1. 200 Liter Benzin will ich Ihnen schicken. Versprechen Sie den Männern eine Sonderzuteilung, wenn die Brücke früher als morgen Abend 24 Uhr ausgebohlt ist. Sonst alles klar? Jawohl, Herr General. Ich lasse sofort Alarmstufe 1 auslösen. Alles andere rollt dann planmäßig nach dem Mobkalender ab. Wenn was schief geht, kostet's Ihren Kopf, Bratke. Auch Ihren Friesenhahn. Jawohl, Herr General. Also, zuständig zur Erteilung eines eventuellen Sprengbefehls ist erstens die Heeresgruppe B, zweitens das Panzerarmee-Oberkommando 5, drittens ich. Wenn von diesen drei Stellen keine Befehle durchkommen, entscheiden Sie, Bratke, und Sie, Friesenhahn, selbstständig und in eigener Verantwortung. Jawohl, Herr General. Der Sprengungsbefehl ist zu erteilen. Erstens, wenn gegnerische Panzer aus Richtung Birsdorf oder Richtung Köln die Einmündung der Straße Birsdorf-Remagen in die Straße Bonn-Koblenz oder zweitens, wenn Feindpanzer aus dem Ahrtal heraus die Eisenbahnüberführung Bonn-Koblenz erreichen. Gut, Bratke. Was ist vorbereitet? Auf der linksrheinischen Brückenauffahrt ist eine Vorsprengung ausgesetzt, Herr General. Zwei Senkschächte am Zusammenlauf der beiden Rampenauffahrten sind zur Aufnahme des Sprengstoffes angelegt. Die Sprengung erfolgt mit Zündschnur aus dem Panzerdeckungsloch am Anfang des ersten Flutbogens. Sie würde einen 8 Meter breiten und 4,5 Meter tiefen Graben schaffen, der von Panzern nicht überwunden werden kann. Von uns bei Gegenstößen innerhalb 72 Stunden wieder überbrückt werden könnte und Zeit gäbe, eine eventuelle Hauptsprengung durchzuführen. Und die Hauptsprengung der Brücke? Die Zündung erfolgt vom Tunneleingang Erpelerlei. Die Sprengung an der Auflage des mittleren Brückenbogens auf den rechtsrheinischen Strompfeiler. Die Sprengung dürfte das Lager des großen Brückenbogens zerstören und den Bogen nach unten absacken lassen. Was mir noch fehlt, ja, das sind 600 Kilogramm Pioniersprengmittel und 280 Meter Verlängerungszündschnur. Sollen Sie kriegen. Werde sehen, was ich tun kann. Noch was, meine Herren? Die Flakführung hat mir mitgeteilt, dass an eine Aufhebung der Dienststelle des örtlichen Flakführers gedacht ist. Wenn das zutreffen sollte, Herr General... Ich will sehen, was ich tun kann. Ich sorge also für die zwei Infanteriebataillone, für Artillerie und Flak, für Sprengstoff, Zündkabel und Benzin. Sorgen Sie dafür, dass die Brücke bis morgen Abend 24 Uhr ausgebohrt ist und dass nachher alles klappt. Jawohl, Herr General. Herr General. Generalleutnant Botsch fährt nach Godesberg zurück. Hauptmann Bratke überprüft noch einmal alle Unterlagen, um die zugesicherten Einheiten sofort in ihre Abschnitte und Stellungen einweisen zu können. Hauptmann Friesenhahn beginnt mit seinen Männern die Arbeiten zur Ausbohlung der Brücke. Dienstag, der 5. März 1945, abends. Die amerikanischen Truppen stehen am Stadtrand von Köln. Mittwoch, der 6. März, vormittags. Im Brückenkopf Remagen keine besonderen Vorkommnisse. Die Verstärkung ist noch nicht eingetroffen, ebenso wenig das Benzin, die Zündschnur, der Sprengstoff. Die Pioniere arbeiten fieberhaft an der Ausbohlung der Brücke. Mittwoch, der 6. März, mittags. Der Rückzug der in der Eifel kämpfenden 5. Panzerarmee zeichnet sich ab. Mittwoch, der 6. März, 14 Uhr. Die Pioniere arbeiten an der Ausbohlung der Brücke. In den Zufahrtsstraßen sammeln sich die ersten Fahrzeuge. Zwei Heeresstreifen besetzen die beiden Anlaufpunkte. Von der 5. Panzerarmee trifft die Meldung ein, dass die amerikanischen Panzerspitzen schnell nach Osten in Richtung Birsdorf-Kirchdaun und nach Süden in Richtung Ringen-Ahrtal vorstoßen. 16 Uhr. Hauptmann Bratke löst Alarmstufe 2 aus und erteilt schriftlich die Einsatzbefehle. Die Verteidigungsstellungen können nur schwach besetzt werden, da die zugesagten Verstärkungen noch nicht eingetroffen sind, die Pioniere für infanteristischen Einsatz nicht verwendet werden können, andere für die Verteidigung vorgesehenen Kräfte plötzlich abrücken. 16.30 Uhr. Das Wehrertüchtigungslager der Hitlerjugend, das mit seinen 200 Jungen, ausgerüstet mit einem schweren Maschinengewehr und 50 französischen Gewehren, den Abschnitt bis zur Straße Birsdorf-Remagen verteidigen soll, bestätigt den Eingang des Kampfkommandantenbefehls, macht aber darauf aufmerksam, dass es in der kommenden Nacht mit den Jahrgängen 1928 und jünger den Brückenkopf verlassen und in das rechtsrheinische Gebiet verlegen muss. 17 Uhr. Die Propagandakompanie der Heeresgruppe B, die den 3 Kilometer langen Abschnitt Kripp verteidigen und ein Panzerjagdkommando aufstellen soll, bestätigt den Eingang des Kampfkommandantenbefehls, teilt aber mit, dass sie ihrer Aufgabe nicht nachkommen kann, da sie noch an diesem Abend laut Heeresgruppenbefehl in das rechtsrheinische Gebiet abrücken wird. 17.30 Uhr. Das 6. Nachschubbataillon 521, das die Stellungen auf der Hochfläche westlich des Viktoriabergs verteidigen soll, bestätigt den Eingang des Kampfkommandantenbefehls, teilt aber mit, dass der größte Teil des Bataillons laut Heeresgruppenbefehl zum Abtransport eines 50 Kilometer entfernten Munitionslagers eingesetzt ist und erst in 48 Stunden zurückkommt. Zur Verteidigung käme nur die 6. Kompanie in Frage, Ostfreiwillige, ausgerüstet mit russischen Beutewaffen. 18 Uhr. Die Alarmeinheit Bodendorf, die den Eingang zum Ahrtal verteidigen soll und aus Männern der Fernsprechvermittlung Diana der Heeresgruppe B besteht, bestätigt den Eingang des Kampfkommandantenbefehls, macht aber darauf aufmerksam, dass stündlich der Verlegungsbefehl eintreffen könne. Der Volkssturm Bodendorf würde dann jedoch die Stellungen übernehmen. 18.30 Uhr. Der Führer des Volkssturmbataillons Remagen Kripp bestätigt den Eingang des Kampfkommandantenbefehls und teilt mit, dass die Aufstellung des Volkssturms auf Schwierigkeiten stößt, weil der größte Teil der erfassten Männer nicht anzutreffen ist. Die Volkssturmgruppen, etwa 30 Mann, werden an den Panzersperren an der Apollinariskirche, an der Straße Birresdorf-Remagen und in den Panzerwarnstellen eingesetzt. 19 Uhr. Hauptmann Friesenhahn meldet dem Kampfkommandanten, dass die Brücke geladen, aber noch nicht sprengfertig ist. Es fehle ihm an dem zugesicherten Sprengstoff. 19.30 Uhr. Die Pioniere arbeiten fieberhaft an der Ausbohlung der Brücke. In den Zufahrtsstraßen zur Brücke stauen sich die Fahrzeugkolonnen in 2 und 3 Reihen. Von den zugesagten Verstärkungen ist nichts zu sehen. Die Verbindung zu Generalleutnant Botsch ist unterbrochen. Die Flakführung betrachtet die Auslösung der Alarmstufe 2 als übertrieben, ordnet die sofortige Auflösung der Dienststelle des örtlichen Flakführers an, befiehlt die Verlegung fast aller Flak-Einheiten. Für die infanteristische Verteidigung des Brückenkopfes verbleiben dem Kampfkommandanten die 36 Mann seiner Brückensicherungskompanie. 20.30 Uhr. Das Wehrertüchtigungslager der Hitlerjugend meldet, dass der Gegner mit starken Panzerkräften den Raum westlich Birresdorf erreicht hat. 21 Uhr. Hauptmann Bratke, ich melde Ihnen, dass die Brücke fertig ausgebohrt ist. Ist ja großartig, Friesenhahn. Ich bitte Sie, die Brücke sofort für den Fahrzeugverkehr freizugeben. Diese staunenden Kolonnen locken bloß die Jabos an. Je mehr wir auf die andere Seite kriegen, desto besser. Dieser Brückenkopf ist doch nicht zu halten. Leider, Bratke. Die Reichsbahn hat noch 12 Züge angemeldet, die in der Nacht über die Brücke sollen. Ich schlage Freigabe der Brücke ab 5 Uhr früh vor. Tut mir leid, aber... Leutnant Siegel? Ja, Hauptmann. Rufen Sie doch bitte das AOK 5 an. Melden Sie die Fertigstellung des Ausbohlens und die Freigabe der Brücke für den Fahrzeugverkehr ab 5 Uhr früh. Geben Sie auch die Meldung von den Panzerspitzen westlich Birresdorf durch und sagen Sie, dass meiner Meinung nach für morgen früh mit dem Vorstoß auf Remagen gerechnet werden muss. Machen Sie es dringlich. Und sagen Sie, dass ich mit meinen paar Männchen den Brückenkopf nicht verteidigen kann, dass alle zur Sicherung vorgesehenen Alarmeinheiten ins Rechtsrheinische abgerückt sind. Jo, Hauptmann. Ob wir hier noch mal rauskommen? Meine Sprengung klappt jedenfalls. Darauf können Sie sich verlassen. Wenn nur der Sprengstoff rechtzeitig kommt. Herr Hauptmann, der O1 lässt ausrichten, dass der Stoß des Gegners in den Raum Bonn-Köln gerichtet sei. Dass er sich bei den westlich Birresdorf gemeldeten Panzern lediglich um seine rechte Flankensicherung handeln könne. Und dass für den Brückenkopf hier keine unmittelbare Gefahr bestehe. Wenn's die Herren mal wieder besser wissen. Aber ich sage Ihnen, morgen Abend um die Zeit ist der Brückenkopf Remagen gewesen. 23 Uhr. Major Kraft, der vorgesetzte Pionierkommandeur, sucht Hauptmann Friesenhahn auf und überzeugt sich persönlich von der ordnungsgemäßen Vorbereitung zur Sprengung. Donnerstag, 7. März, 3 Uhr. Hauptmann Bratke wird von seinem Adjutanten geweckt. Eine Fahrzeugkolonne hat die Absperrung am Kontrollpunkt durchbrochen, fährt in Richtung zur Brücke. Andere Fahrzeuge schließen sich an. Es droht ein heilloses Durcheinander. Die Heeresstreifen sind inzwischen abgerückt. 3.10 Uhr. Hauptmann Bratke trifft am Kontrollpunkt ein. Es gelingt ihm erst, die Ordnung wiederherzustellen und ein weiteres Aufrücken der Fahrzeuge zu verhindern, nachdem er von seiner Pistole Gebrauch gemacht und zwei Fahrzeugen die Hinterreifen zerschossen hat. 3.30 Uhr. Hauptmann Bratke ist noch immer am Ablaufpunkt. Er legt die Reihenfolge der Kolonnen fest, überprüft die Ausweise und Marschbefehle und stellt fest, dass es sich bei den stauenden Kolonnen ausschließlich um Nachschubformationen handelt, um Verpflegungstrosse, Werkstattkompanien, Sanitätseinheiten, rückwärtige Dienste, um Flakbatterien im Stellungswechsel. 4 Uhr. Die Kolonnen verstopfen alle Zufahrtsstraßen auf hunderte von Metern in mehreren Reihen nebeneinander. 5 Uhr. Die Brücke wird für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Die Kolonnen rollen über die Brücke zur rechten Rheinseite hinüber. Das Fahrzeugknäuel entwirrt sich. 6 Uhr. Keine besonderen Vorkommnisse. 7 Uhr. Keine besonderen Vorkommnisse. 8 Uhr. Es beginnt hell zu werden. Eine graue Dämmerung schleicht über die Rheinberge. 9 Uhr. Sprühregen fällt. Die Wolkendecke hängt niedrig. 10 Uhr. Auf dem Viktoriaberg in Remagen werden mehrere tausend Schuss Raketenmunition gesprengt. 10.28 Uhr. Von der Hochfläche am Viktoriaberg wird erstes Maschinengewehr und Gewehrfeuer eigener Waffen hörbar. Amerikanische Truppen scheinen den dortigen Waldrand erreicht zu haben. 10.50 Uhr. Das Schießen am Viktoriaberg verstummt. 11 Uhr. Hauptmann Friesenhahn erhält endlich die von Generalleutnant Botsch zugesicherte Munition für die rechtsrheinische Schnellsprengung. Doch sind es statt der angeforderten 600 Kilogramm Pioniersprengmittel nur 300 Kilogramm Donorit von schwächerer Wirkung. Die dringend benötigte Zündschnur wird nicht mitgeliefert. Die Zündstelle kann deshalb nicht in den Tunnel Erpelerlei verlegt werden. Die zugesicherte Verstärkung trifft auch nicht ein. 11.15 Uhr. Hauptmann Bratke hat seine Dienststelle verlassen und begibt sich zum Drususplatz. Dort wird er von einem ihm fremden Offizier angesprochen. Hauptmann Bratke. Ja, Herr Major. Major Scheller, Adjutant des 67. Armeekorps. Herr Hauptmann, ich habe den Auftrag der Armee, das Kommando im Brückenkopf Remagen zu übernehmen. Sie sind mir ab sofort unterstellt. Darf ich Ihre Papiere sehen? Bitte. Major Scheller, 32 Jahre alt, von General Hitzfeld kommend, überreicht Hauptmann Bratke die geforderten Papiere. Danke, Herr Major. Es ist zwar ein unglücklich gewählter Moment zur Kommandoübernahme, aber wenn Sie die zwei Infanteriebataillone von Generalleutnant Botsch mitbringen, lässt sich die Verteidigung des Brückenkopfes vielleicht doch noch organisieren. Sonst... Zwei Infanteriebataillone? Ich komme allein. Generalleutnant Botsch hat mir zwei Infanteriebataillone versprochen. Ohne die ist eine Verteidigung der Stellung unmöglich. Mit meinen 36 Mann kann ich Sie nicht... Sie haben nur 36 Mann zur Verteidigung? Gestatten Sie, dass ich Sie in die Lage einweise. Während Hauptmann Bratke den neuen Kampfkommandanten mit dem Verteidigungsplan vertraut macht, kommt ein Melder von der Dienststelle im St. Anna-Kloster und überbringt die Nachricht von der ersten Feindberührung am Viktoriaberg. 11.52 Uhr. Major Scheller und Hauptmann Bratke stehen an der linksrheinischen Brückenauffahrt. Herr Major, ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, dass eine Verteidigung des Brückenkopfes mit den vorhandenen Kräften nicht möglich ist. Ich würde daher vorschlagen, schnelle Maßnahmen zur Sicherung des rechtsrheinischen Ufers zu ergreifen. Wenn die Amis erst am Fluss sind, können sie nördlich und südlich des Ortes den Rhein einfach mit Fischerbooten überqueren. Es gibt drüben außer einer Panzersperre keine Verteidigungslinien, keinen Widerstand. Hauptmann Bratke, Sie kennen den Befehl. Halten um jeden Preis. Sie sehen die Lage zu schwarz. Es muss doch möglich sein, aus den vorbeirollenden Kolonnen Infanteristen zur Verteidigung herauszuholen. Ach, den Versuch habe ich schon in der letzten Nacht gemacht, ohne Erfolg. Tatsächlich gelingt es Major Scheller, aus den Rückzugskolonnen fünf Infanteristen mit einem leichten Maschinengewehr herauszuholen. Aber einige Minuten später sind die fünf Mann wieder im Gewimmel der Vorbeiflutenden untergetaucht. Da erteilt Hauptmann Bratke an Hauptmann Friesenhahn den Befehl, die Brücke zündfertig zu machen. 12.25 Uhr. Hauptmann Bratke und Major Scheller gehen von der Brücke zurück zur Dienststelle St. Anna-Kloster. Der Adjutant, Leutnant Siegel, versucht, die Brückensicherungskompanie am Viktoriaberg zu erreichen, um den Befehl zur Rücknahme der Stellungen zu übermitteln. Obwohl das Rufzeichen ertönt, meldet sich niemand bei der Gegensprechstelle Viktoriaberg. 12.40 Uhr. Ein nach Bodendorf entsandter Melder des Volkssturmes kommt zurück und bringt die Nachricht, dass die Verteidigung des Ortes zusammengebrochen sei, dass damit der Eingang zum Ahrtal offen stehe. Die Männer der Fernsprechvermittlung Diana seien zum Rhein abgerückt. Der Volkssturm habe die Stellungen übernommen, die Panzersperren geöffnet und die weißen Fahnen gehisst. Die Lage für den Brückenkopf Remagen wird kritisch. Ich glaube, Hauptmann Bratke, dass es Zeit wird. Lassen Sie den Befehlstand verlegen. Verlegung in den Erpeler Tunnel auf der rechten Rheinseite. Während Hauptmann Bratke die Dienststelle St. Anna Kloster auflöst, wird ihm gemeldet, dass die amerikanischen Panzerspitzen auch die Stellungen an der Straße Birresdorf-Remagen durchbrochen haben und nun kurz vor dem Ortseingang stehen. 13 Uhr. Die Brücke ist zünd- und sprengfertig. Danke. Das Einzige, was klappt. Ein heilloses Durcheinander. Keine Truppen zur Verteidigung, aber ein neuer Kommandant. Schneidiger Hund, was? Ich weiß nicht. Na, machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind wenigstens die Verantwortung los, aber ich... Das meinen Sie. Wenn hier was schief geht, sind wir doch alle dran. Ich habe ein verdammt mulmiges Gefühl. Sagen Sie... Ja? Könnten Sie mir denn nicht wenigstens zwei Gruppen von Ihrem Brückenkommando für den infanteristischen Einsatz geben? Die Gruppen am Viktoriaberg scheinen sich aufgelöst zu haben. Ich habe nur noch etwa 20 Mann. Wie kann ich denn damit einen Brückenkopf verteidigen und halten? Ich könnte Ihre zwei Pioniergruppen an die beiden Zufahrtsstraßen von Sinzig und Birresdorf legen, damit wir wenigstens vor Überraschungen sicher sind. Ja, wenn Sie mir den Befehl erteilen, dann muss ich Ihnen ja die beiden Gruppen aber. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich dann jede Verantwortung für eine ordnungsgemäße Sprengung ablehnen muss. Das sind Fachleute. Ich brauche jeden Mann. 13.30 Uhr. Major Scheller kommt über die Brücke zurück und erteilt an Hauptmann Friesenhahn den Befehl, die T-Minen in der linksrheinischen Brückenauffahrt wieder auszubauen, damit noch eine Geschützabteilung die Brücke passieren kann. 13.40 Uhr. Der Gefechtsstand des Brückenkommandanten befindet sich nun in dem 383 Meter langen Tunnel unter der Erpelerlei. Er ist in einem Wagen des Bauzuges untergebracht. Daneben stehen Geräte, Mannschafts- und drei Kesselwagen voll Benzin. Ein Kessel ist undicht. Benzin tropft heraus. Etwa 500 Zivilisten, Männer, Frauen, Kinder, haben dem Tunnelschutz gesucht. 13.41 Uhr. Erstes feindliches Infanteriestörungsfeuer schlägt auf der Brücke ein. 13.42 Uhr. Oberstleutnant L.E. Engeman aus Redwood Falls im Staat Minnesota, an diesem 7. März 1945 Kommandeur des 14. amerikanischen Tankbataillons, sieht von der Höhe aus die noch unzerstörte Brücke über den Rhein, erkennt die sich hier bietende große Chance, fordert sofort eine Gruppe 14. Pershing-Tanks an und gibt Befehl an die Infanteriespitze, an das 27. Armored-Infanteriebataillon. Jeden deutschen Widerstand brechen. Fahrt hinunter in die Stadt. Durchquert sie so schnell wie möglich. Versucht die Brücke zu erreichen und unzerstört in Besitz zu bringen. Eilt! Jede Minute ist kostbar. Angriff! 14.25 Uhr. Erstes feindliches Panzerfeuer schlägt auf der Brücke ein. 14.30 Uhr. Hauptmann Bratke verlässt die linksrheinische Seite, kriecht über die unter Beschuss liegende Brücke, meldet sich bei Major Scheller im Gefechtsstand. 14.35 Uhr. Hauptmann Friesenhahn stellt fest, dass die Amerikaner das Furnierwerk Becher unmittelbar am Rhein erreicht haben. 14.37 Uhr. Hauptmann Friesenhahn zündet die linksrheinische Vorsprengung. Die Brückenauffahrt wird durch einen 8 Meter breiten Graben unterbrochen. 14.45 Uhr. Hauptmann Friesenhahn robbt unter starkem Maschinengewehrfeuer und unter Panzerbeschuss über die Brücke und meldet sich bei Hauptmann Bratke. Die Amis haben das Werk Becher erreicht. Die Vorsprengung ist durchgeführt. Lassen Sie sofort die ganze Brücke hochgehen. Ich muss die Ausführung Ihres Befehls ablehnen, Bratke. Major Scheller hat sich ausdrücklich den Sprengungsbefehl vorbehalten. Mensch, Friesenhahn, was ist denn da los? Hauptmann Bratke stellt eine beginnende, schnell stärker werdende Brückenvernebelung fest und vermutet Sabotage durch die an der Brücke eingesetzten Ostfreiwilligen. Unter starkem Panzerfeuer auf das Gelände um den Tunnel verlässt er den Eingang, begibt sich zur Brücke, stellt fest, dass der künstliche Nebel aus den von Granatsplittern getroffenen Nebelfässern am Ufer strömt, springt in den Tunnel zurück und sucht Major Scheller im Gefechtsstand auf. 15.10 Uhr. Herr Major, ich melde Ihnen erstens, der Gegner hat das Werk Becher erreicht. Zweitens, die Vorsprengung ist durchgeführt. Danke. Herr Major, erteilen Sie den Sprengungsbefehl. Es ist höchste Zeit. Noch nicht. Sie wissen, eine Minute zu früh und... Es ist nicht zu früh, Herr Major. Ich fordere Sie auf, lassen Sie sprengen. Noch nicht. Ich erinnere an den diesbezüglichen Führerbefehl, Herr Major. Wenn Sie den Sprengungsbefehl nicht geben, lasse ich die Brücke sprengen. 15.20 Uhr. Na gut, Bratke. Dann lassen Sie halt die Brücke sprengen. Jawohl, Herr Major, Brücke sprengen. 15.21 Uhr. Hauptmann Brat geeilt vom Gefechtsstand zum Tunneleingang und ruft: Friesenhahn! Die Brücke in die Luft! Die Brücke in die Luft! 15.23 Uhr, 15.24 Uhr, 15.25 Uhr. Endlose Minuten des Wartens. Hauptmann Friesenhahn hat den Tunneleingang verlassen, Hauptmann Brat liegt im toten Winkel der Stollenöffnung. Die Soldaten pressen sich an Schienen und Schotter des Bahnkörpers. Niemand wagt zu atmen. Alles wartet auf die Sprengung, auf die Druckwelle, auf den überlauten Knall der Explosion. 15.28 Uhr, 15.35 Uhr, 15.38 Uhr. Warten, warten. 15.40 Uhr. Ein dumpfer Knall. Hauptmann Bratke eilt zum Tunneleingang und sieht, die Brücke steht. Die Brücke steht. 15.42 Uhr. Hauptmann Friesenhahn wirft sich neben Hauptmann Bratke und meldet: Die Sprengung hat versagt. Ich habe sie selbst gezündet. Vor 30 Minuten habe ich persönlich noch mal die ganze Sprengleitung überprüft. Es war alles in Ordnung. Es hätte klappen müssen. Ich habe keine Erklärung für das Versagen. Unterfeldwebel Faust hat sich sofort freiwillig gemeldet, um die Schnellsprengung vom Strompfeiler aus zu zünden. Er erreichte auch bei stärkstem Feindfeuer die Zündschnur. Aber die Schnellsprengung war zu schwach, das Donnerit, die 300 Kilogramm. Die Brücke hob sich bloß und fiel wieder in ihr altes Lager zurück. Was nun, Bratke? Was nun? Beruhigen Sie sich, Friesenhahn. Es ist sicher nicht Ihre Schuld. Ich werde den Major melden. Der kann entscheiden. 15.55 Uhr. Herr Major, ich melde Ihnen, die Sprengung der Brücke ist missglückt. Sind Sie verrückt geworden? Das kostet Ihren Kopf! Während Hauptmann Bratke Bericht erstattet, überschreiten die ersten amerikanischen Infanteristen die unzerstörte Brücke, igeln sich sofort ein, bilden einen kleinen rechtsrheinischen Brückenkopf. Lieutenant Hugh Mott aus Nashville in Tennessee, Sergeant John A. Reynolds aus Lincolnton in North Carolina, Sergeant Eugene Dorland aus Chicago. 16.30 Uhr. Alle sofort eingeleiteten Gegenstöße vom Tunnel her bleiben erfolglos und werden abgewiesen. Die Amerikaner bringen immer neue Verstärkungen über die Brücke. Der Tunneleingang liegt unter stärkstem Beschuss. Major Scheller ist plötzlich aus dem Tunnel verschwunden. Hauptmann Bratke übernimmt wieder das Kommando. 17.05 Uhr. Funkspruch von Colonel Lieutenant L.E. Engeman an seine Vorgesetzten, Generalmajor Omar Bradley. We have gotten a bridge. 17.12 Uhr. Die Zivilisten im Tunnel hissen die weiße Flagge. Hauptmann Bratke stellt fest: Ohne unseren Willen wurde die weiße Fahne gehisst. Eine Weiterführung des Kampfes vom Tunnel aus würde eine große Verletzung der Genfer Konvention bedeuten und uns schuldig machen am Tod unschuldiger Frauen und Kinder. Ich befehle darum die sofortige Einstellung des Kampfes. Ich bitte Sie, Ihre Waffen unbrauchbar zu machen und als Letzte in Gefangenschaft zu gehen. 17.50 Uhr. Als Hauptmann Bratke über die Brücke zurück in die Gefangenschaft abgeführt wird und neben Hauptmann Friesenhahn die Brücke überquert, wird er plötzlich von Friesenhahn angestoßen und darauf aufmerksam gemacht, dass eine Panzergranate die Brückenbahn durchschlagen und das Sprengkabel getroffen hat, dass die Enden der Leitung 1 Meter fast auseinanderklaffen. Das ist die Erklärung für das Versagen der Sprengung. 19 Uhr. Generalmajor Omar Bradley ruft seinen Vorgesetzten General Eisenhower im alliierten Hauptquartier Reims an und teilt ihm mit: Wir haben eine Rheinbrücke in der Hand. Was haben Sie in der Hand? Eine Brücke. Wir haben die Brücke von Remagen. Oh, das ist ja großartig. Was kann man da hinüberschicken? Was haben Sie zur Hand? Ich habe hier 4 Divisionen, aber ich wollte Sie vorher anrufen, weil ich nicht wusste... Hören Sie, Brad, wir hatten ja eigentlich damit gerechnet, dass so viele Divisionen bei Köln festgenagelt sein würden. Nun sind Sie aber frei. Bringen Sie also schleunigst mindestens 5 Divisionen hinüber und außerdem alles, was noch notwendig ist, damit wir uns auf jeden Fall halten können. Genau das wollte ich machen. Aber wir haben uns dann gefragt, ob sich das wohl mit den Plänen vereinbaren ließe. Ach was, Brad, Pläne. Diese Brücke ist Ihr Gewicht in Gold wert. Sie wissen, dass wir erst um den 1. Mai herum den Rheinübergang geplant hatten. Also machen Sie. Jawohl. Donnerstag, 7. März 1945, Mitternacht. Die ersten Sherman-Panzer vom 14. amerikanischen Tankbataillon rollen über die Brücke von Remagen ans rechtsrheinische Ufer. Der Führungspanzer der Kolonne wird befehligt von Sergeant Goodson aus New York City. Freitag, der 8. März. Erfolglose Gegenstöße der deutschen Truppen zur Rückeroberung der Remagener Brücke. Die Amerikaner schlagen alle Gegenangriffe ab. Sie bauen zwei Pontonbrücken über den Rhein. Der Führer befiehlt, die Verantwortlichen für den Verlust der Brücke sind unnachsichtig zur Verantwortung zu ziehen. Ein Sonderstandgericht wird eingesetzt. Samstag, der 9. März. Deutsche Sturzkampfbomber werden eingesetzt, die Brücke aus der Luft zu bombardieren und zu zerstören. Die Flugzeuge werden abgeschossen. Sonntag, der 10. März. Deutsche Kampfschwimmer sollen die Brücke sprengen. Sie werden erkannt und beschossen. Montag, der 11. März. Die Kämpfe um den amerikanischen Brückenkopf am rechten Rheinufer dauern an. Dienstag, der 12. März. In dem kleinen Westerwalddorf Rimbach bei Weyersbusch an der Straße nach Altenkirchen tagt unter dem Vorsitz von Generalleutnant Rudolf Hübner das Sonderstandgericht des Führers. Es erkennt Tod für die Schuldigen und Verantwortlichen. Mittwoch, der 13. März. In den Morgenstunden hallen die Exekutionsschüsse durch den Rimbacher Wald. 14. März, 15. März. 16. März. Die Kämpfe um den Brückenkopf Remagen dauern an. Sonntag, der 17. März. Als eine amerikanische Panzereinheit die Brücke passiert, stürzt die Brücke plötzlich ein. 8 Shermans mit ihren Besatzungen werden mit in die Tiefe gerissen. Ihre Rettung und Bergung bleibt aussichtslos. Als Ursachen für den Einsturz werden Materialverschleiß und Überbelastung der durch die vorhergehenden Sprengungen und Beschießungen ohne dies beschädigten Brücke angegeben. Montag, der 18. März 1945. Wehrmachtsbericht aus dem Führerhauptquartier. Durch Standgericht wurden der Major Strobel von einem Pionierregimentsstab, der Major Scheller, Adjutant eines Armeekorps, der Major Kraft von einem Landespionierbataillon, der Oberleutnant Peters, Führer der zum Schutz der Rheinbrücke eingesetzten Flakkräfte und in Abwesenheit der Hauptmann Bratke, Kampfkommandant von Remagen, teils wegen Feigheit vor dem Feind, teils wegen schwerer Dienstpflichtverletzung im Felde, zum Tode verurteilt, weil sie es fahrlässig unterlassen haben, die Rheinbrücke bei Remagen rechtzeitig zu sprengen oder entschlossen zu verteidigen. Die Urteile an Strobel, Scheller, Kraft und Peters wurden sofort vollstreckt.